im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen zu spät und bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Daniel und ist 25. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, grüß dich. Hallo Daniel, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, es geht um Folgendes, und zwar, ich fange von vorne ein bisschen an. Vor circa 3 Jahren haben wir uns in der Türkei ein Haus gekauft, meine Eltern. Und ein Ferienhaus? Ferienwohnung, ehrlich gesagt, so eine Wohnung. Und ich habe einen kleinen Bruder, der ist jetzt 19, und der ist jedes Mal mitgeflogen in die Türkei und hat dann auch noch dort eben Freunde kennengelernt und auch Freundinnen. Hat mir dann immer Fotos geschickt eben. Und ihr seid aber eine deutsche Familie, keine türkischstämmige Familie? Ich bin Halbtürke, also mein Papa ist Türke. Ah, okay, gut. Genau. Und ja, auf jeden Fall hat mein Bruder dann immer so Fotos geschickt von den Mädels eben dort, sagen wir mal so. Und da ist mir halt eine sehr aufgefallen. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich fliege mal auch 2014 mal hin. Aufgefallen in dem Sinne, dass sie dir gut gefallen hat, oder wie? Ja, also wirklich aus den Bildern rausgestochen. Okay, also ja. Die eine Ausstrahlung. Eine Schönheit. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin dann eben hingeflogen auch. Und dann habe ich sie eben kennengelernt. Wir haben uns natürlich jeden Tag gesehen, ne? Zusammen gebadet und alles drum und dran. Sind am Abend auch weggegangen und dann sind wir uns auch näher gekommen. Und nach 3 Wochen circa habe ich sie dann auch geheiratet. Wie bitte? Was? Du, genau, nach 3 Wochen. Du fliegst in Urlaub, gehst mit ihr schwimmen und dann heiratest du sie schon? Genau, also das war wirklich so, dass eben ich sie gesehen habe und wir haben alles zusammengepasst. Ne? Wie alt war sie da? Da war sie 18, beziehungsweise 19, ja, 19 war sie. Aber wie geht denn sowas? Wie kann man denn jemanden nach 2, 3 Wochen heiraten? Ja, wir waren uns einig, ehrlich gesagt. Also ja, ich habe hier nach einer Woche schon einen Verlobungsantrag gemacht. Ja, gut, das ist eine anfängliche Schwärmerei, aber man kann. Okay, erzähl erstmal weiter. Ja, und dann haben wir halt geheiratet eben. In welchem Jahr war das jetzt? Das war jetzt 2014. Okay, ja. Dann haben wir geheiratet in der Türkei. Ja. Und 2015 haben wir standesamtlich hier in Deutschland geheiratet. Sind wir auch zusammengezogen, weil sie hatte hier in Deutschland hat sie halt gewohnt in Stuttgart und ich wohne in Gladbach. Ach so, sie wohnte vorher auch schon in Deutschland. Genau, also sie wohnte in Stuttgart. Und sie machte auch Urlaub in der Türkei. Richtig. Ah, okay. Aha. Genau, und sie wohnt halt in Stuttgart und ich in Gladbach und das ist halt ein paar Kilometer auf jeden Fall. Und sie ist auch eine türkischstämmige Frau? Sie ist Muslimin, ich bin Christ. Okay. Das muss ich noch dazu sagen. Die Eltern waren am Anfang natürlich nicht begeistert, sag ich mal so, weil ich an meinem Oberarm ein Kreuz habe, tätowiert. Und die waren halt voll dagegen am Anfang, aber danach eben habe ich sie irgendwie rumgekriegt, beziehungsweise meine Frau hat dann auch mit den Eltern geredet und da haben wir auf jeden Fall eben geheiratet. So. Wir haben dann öfters gestritten, so wegen Kleinigkeiten, so zum Beispiel, ja, räumen dann Teller auf oder die Socken kommen in die Wäsche und so Kleinigkeiten haben wir dann gestritten und dann wurde der Streit halt immer höher. Also wegen Pipifax haben wir uns immer gestritten. Und daraufhin bin ich dann irgendwann mal zu meinen Eltern gefahren und habe es halt denen erzählt, dass wir eben immer wieder streiten und so weiter. Und da hat meine Mama gesagt, ja, das ist ganz normal in der Ehe. Und da hat mich mein Bruder beiseite gezogen und hat halt gemeint, ja, die wäre eigentlich sowieso nichts für dich gewesen, Abi. Also halt Bruder. Bitte? Abi, also das heißt auf Türkisch Bruder eben. Also sagst du mir immer okay. Abi. Sie wäre eigentlich nichts für dich gewesen, sagt dein Bruder dir dann nach 2 Jahren. Oder nach einem richtig. Jahr. Warum, ja, warum ist sie nichts für dich gewesen? Warum meint er das? Ja, weil er eben, er war ja schon öfters in der Türkei, ne? Und hat auch, er kennt sie halt schon quasi länger, sagen wir es mal so. Ne? Und in der Türkei hat er mir dann gesagt, in der Türkei hat sie halt mit mehreren Jungs eben umeinander gemacht, rumgemacht. Mhm. Auch im Team nicht, ne? Mhm. Habe ich gesagt, ja, ich habe sie ja davor eben nicht gekannt, ne? Also ich meine, im Endeffekt. Warum hat er dir das denn nicht vorher gesagt? Ja, das Schlimme kommt noch. Also mein Bruder hat mir danach noch darauf hingesagt, dass er auch noch was mit ihr hatte, ne? Mhm. Also ja. er hat mit ihr auch geschlafen. Mhm. Und jetzt? Was ist der Stand der Dinge heute? Ja, Stand der Dinge heute ist, wir schlafen seit 8 Monaten nicht mehr. Mhm. Mit meiner Frau. Mhm. Weil, also ihr schlaft nebeneinander, wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist so lala. Ich meine, im Endeffekt, ich liebe sie schon, so ist es nicht. Warum, ja? Warum schlaft ihr nicht miteinander? Ja, ich sehe meinen Bruder vor meinen Augen, sage ich ganz ehrlich. Ach so. Aber hör mal, was ist denn das für ein Bruder? Entschuldige mal, wieso hat der dir das denn vorher nicht gesagt? Ja, er meinte eben, sie hat es mir schon gesagt. Ja. Naja gut, das ist ja eine faule Ausrede. Er hat jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt. Da habe ich ihm auch gesagt, ja, das ist ein bisschen früh, ne, was du mir gerade sagst. Genau, warum sagt er es dir dann jetzt so spät überhaupt? Ja, er hat halt ein schlechtes Gewissen, sagt er. Und er konnte halt damit nicht mehr leben. Er dachte eben, er kann es unterdrücken. Aber jedes Mal, wo wir am Tisch saßen, ne, hat er sich eben das gedacht. Und jetzt denke ich mir das eben auch. Ne? Wenn wir zusammen, meine Eltern, am Tisch sitzen, dann sehe ich sie, sehe ich ihn und stört mich dann schon. Liegt es ausschließlich daran, dass sie mit deinem Bruder... Ja, auf jeden Fall. Das muss ich echt sagen. Also, das stört mich am meisten. Weil im Endeffekt, davor hat sie ja bestimmt auch schon mal mit Leuten geschlafen oder mit Jungs geschlafen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das war alles davor. Ne? Im Endeffekt war es auch davor, was eben ich habe sie ja auch kennengelernt, ne? Das war auch davor. Also er hat mit ihr davor geschlafen. Ja gut, das habe ich jetzt auch so verstanden. Das andere wäre ja noch viel schlimmer, wenn er mit ihr was gehabt hätte, während ihr schon verheiratet war. Das ist ja nicht der Fall. Du hast mit ihr darüber auch gesprochen? Ja, richtig. Was sagt sie dazu? Ja, sie hat das erst Nein gesagt, das stimmt alles nicht, ne? Und jetzt vor kurzem hat sie mir dann gesagt, dass es schon die Wahrheit ist, ne? Weil sie hat auch gesehen, dass ich eben mehr Abstand halte und da hat sie gesagt, ich weiß warum. Es stimmt auch. Daniel, ich finde den gesamten Anfang dieser Ehe völlig, völlig daneben, muss ich sagen. Man heiratet niemanden nach 3 Wochen. Das ist völliger Irrsinn. Du siehst es ja jetzt, man kennt die Person ja gar nicht. So, aber das ist jetzt wie es ist. Ihr seid nun mal verheiratet und da ist jetzt ein großes Problem. Die Tatsache, dass das alles vor deiner Zeit passiert ist, hilft dir rational oder emotional nicht über den Weg. Hilft dir nicht. Ja. Du kannst das nicht verdrängen sozusagen und wegschieben nach dem Motto, das war ja vor mir. Ja, das Problem ist halt, das ist mein Bruder. Das ist das Problem. Das ist mir schon klar. Das ist das einzige Problem, weil ich meine, im Endeffekt, dass sie vorher mit anderen Jungs geschlafen hat, das ist mir eben relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Also das stört mich überhaupt gar nicht, muss ich echt sagen. Was mich stört, ist mein Bruder. Ja. Was ist jetzt so schlimm daran, dass es der Bruder ist? Was macht das schlimmer gegenüber anderen Männern? Ja, dass ich da zusammen am Tisch sitze und esse und jedes Mal, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, über etwas lachen, denke ich, okay, die kommen jetzt wieder näher zusammen oder keine Ahnung was. Ach so, da ist... Verstehst du, was ich meine? Also da ist auch noch so eine latente Angst oder so eine Eifersucht, dass da vielleicht nochmal was erblühen könnte, irgendwas. Ja, ich weiß nicht, ob man Eifersucht nennen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich halt schon ein bisschen Angst, dass eben sie wieder irgendwie, keine Ahnung, miteinander was haben oder so. Verstehst du, was ich meine? Glaubst du ihm denn, dass das, ich gehe mir davon aus, dass er dir das so gesagt hat, dass da nie wieder was sein wird und er kein Interesse hat? Hat er das so gesagt? Ja, hat er schon, aber im Endeffekt, ich meine, er hat auch eine Freundin, so ist es nicht, aber er ist auch nicht treu, muss ich dazu sagen, aber das ist jetzt eine andere Sache. Ja, aber letztendlich, Daniel, das kann dir ja mit jedem anderen Mann auch passieren, mit dem sie schon mal was hatte. Mit einem anderen Mann setze ich mich noch nicht auf den Tisch und dann sagt sie, ja, mit dem habe ich schon geschlafen. Nein, aber dass irgendwas wieder passieren könnte. Ich merke, es hat mit der Blutsverwandtschaft was zu tun. Dass es dein Bruder war, ich glaube, das ist das Ding, ne? Ja, das ist mein großes das Problem. Das ist dir unangenehm, das ist dir ja wirklich zutiefst, vielleicht sogar zuwider, die Vorstellung. Ja, und jetzt hat meine Frage an dich, was würdest du an meiner Stelle machen? Das ist eine schwierige Frage. Für mich ist entscheidend, was du für die Frau empfindest. Ich liebe sie. Wirklich? Ja. Tief? Auf jeden Fall. Sie dich auch? Ja. Also sie steht um 4 Uhr morgens zum Beispiel auf und macht mir was zum Essen, wenn ich Hunger habe. Ich wecke sie auf und sage, ich hab Hunger. Okay. Da steht sie wirklich auf steht die wirklich auf und kocht. Ja. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Brot schmieren oder so, sondern die kocht wirklich jetzt Geschnetzeltes oder Lasagne oder irgendwie sowas, ne? Ein schöner Liebesbeweis, in der Tat. Wenn so im Alltag, abgesehen, dass ihr jetzt keinen Sex habt, im Alltag, gibt es Reibereien wegen irgendwelcher anderen Dinge? Ja, jetzt momentan ist es halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ruhiger geworden, ne? Weil wir eben nicht so viel miteinander reden. Ich will dir sagen, Daniel, wenn es jetzt schon alles so ist, wie es ist, wäre für mich nur entscheidend, ob ich diese Frau liebe oder ob ich die Frau nicht liebe. Wenn ich diese Frau liebe und die Frau mich auch liebt, dann musst du dich oder müsst ihr euch dazu zu zwingen, dass Vergangenheit Vergangenheit ist und euch auf das Jetzt und eure Liebe jetzt konzentrieren. Zur großen Liebe gehört auch Verzeihen. Und einen Strich drunter machen, unter dem, was Vergangenheit war. Dann musst du dem auch eine Chance geben. So würde ich an deiner Stelle daran gehen. Alles andere ist Quark. Alles andere macht es kaputt oder du musst dich von deiner Frau trennen. Deswegen frage ich dich ja die Frage nach der Liebe. Wenn das wirklich tief ist bei euch beiden, ist das eh ein großes Glück, dass ihr euch gefunden habt. Und dann müsst ihr euch auch vertrauen. Beide. Ja, Domian. Ja, die Geschichte ist frei erfunden. Ich habe dich verarscht. Das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht, Daniel. Ich habe es die ganze Zeit wirklich gedacht. Naja. Machen wir mal weiter. Gucken wir mal, was Susanne zu erzählen hat. Susanne ist 41. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist ehrlich. Ja. Susanne, weswegen rufst du an? Das eine ist, was mache ich vor der Ehe, was mache ich in der Ehe, was mache ich nach der Ehe? Zum Thema davor. Ja, genau. Weswegen rufst du an? Also, ich bin auch verheiratet. Mhm. Ich habe mein Familienleben, das nicht unbedingt das Schönste ist, wo viel Streit und Stress ist. Wie lange bist du verheiratet, Susanne? Seit 14 Jahren. 14 Jahre. Habt ihr Kinder? 2. Wie, bitte? 2? 2. 2 Kinder. Wie alt sind die? 14 und 8. Mhm. So. Wobei die erste Tochter, das erste Kind schon da war, bevor wir geheiratet haben. Aha. Aber das ist das Kind deines Partners. Ja. Ja. Ihr habt also 2 Kinder. Aber genau. Die Beziehung ist nicht gut. Nein. Warum nicht? Für meinen Mann gibt es Arbeit und Fußball. Dann gibt es ganz lang nichts. Dann kommt nochmal die Arbeit, dann kommt seine Familie, seine Eltern, sein Bruder. Dann kommt nochmal Arbeit und dann kommt irgendwann mal. Oh, das hört sich schlecht an. Das heißt, nicht nur dann kommst du, sondern dann kommst du und die Kinder. Ja, wobei die Kinder dann meistens noch vor mir kommen. Okay. Dadurch habe ich mir übers Internet vor ein paar Jahren immer wieder mal andere Männer gesucht. Mhm. Einfach für eine Bestätigung für mich. Weiß er das? Nein. Es kann sein, dass er es vermutet, aber wissen tut er es nicht. Andere Männer gesucht heißt... Ich bin auf entsprechende Foren und wenn mich ein Mann entsprechend reizvoll für mich war, dann habe ich mich auch mit denen getroffen, hatte auch mit denen Sex. Okay, ja. Über einen Mann habe ich dann das Leben im Swingerclub kennengelernt. Man kann dich ein bisschen schlecht verstehen, irgendwie, wenn du vielleicht den Hörer etwas anders halten würdest. So, jetzt nochmal. Ja, genau, das war sehr verwurstelt gerade. Du hast jetzt durch einen Mann hast du das Leben im Swingerclub. Der hat mich dann mal mit in den Swingerclub genommen und hat gesagt, lass uns doch da treffen. Mhm. ich habe dort das kennengelernt, habe dort dann auch andere Frauen kennengelernt. Inzwischen gehe ich regelmäßig in den Swingerclub. Alles weiß dein Mann nicht. Nein. Mhm. Ich bin Krankenschwester. Ich arbeite halt auch oft abends oder nachts. Arbeite auch öfters mal nur halbe Schichten. Mhm. Dadurch fällt es nicht auf, wenn ich sage, du, ich muss heute Abend arbeiten gehen von 8 bis 12. Ja. Und dann fällt ihm auch nicht auf, wenn ich dann tatsächlich erst um 2 oder um 3 nach Hause komme. Verstehe. Da wir auch getrennte Schlafzimmer haben, ja, kriegt er das nicht mit. So, kannst du es noch beziffern, wie viel Mal du jetzt deinem Mann schon fremdgegangen bist? Ich gehe seit ungefähr 2,5 Jahre regelmäßig mindestens 1-2 Mal die Woche in einen Swingerclub. Und da gibt es dann auch regelmäßig Sex? Ja. Da brauchen wir jetzt eine kleine Rechenmaschine, um das hochzurechnen. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Es ist nicht jedes Mal, dass ich Sex habe, wenn ich im Swingerclub bin. Mhm. Wir haben inzwischen so einen kleinen Freundeskreis, die dann auch immer wieder zusammen im Club gehen. Mhm. Dann kann es auch mal sein, dass wir uns an einem Abend nur unterhalten. Okay. Der ein oder andere dann auf die Matten wandert. Aber das ist ja nicht der Sinn des Swingerclubs, sich nur zu unterhalten. Nein, aber dass man sich auch mal näher kommt und heute ist mir mal nicht unbedingt danach Sex zu haben, dann habe ich auch einen Ansprechpartner. Ja. Dann kann es aber auch mal sein, dass ich zu einer Herrenüberschussparty gehe und dass ich dann an dem Abend mit 10, 12, 14 Männern Sex habe. Gangbang-mäßig? Genau. Also wirklich Gangbang? Das heißt, du lässt dich dann von mehreren Männern begatten? 10, 12 hintereinander. 10, 12 auf einmal. Du liegst schön flach da und dann müssen die Jungs ran. Genau. Mhm. Aber es gibt auch mal ein bisschen Stellungswechsel, ein bisschen Lagerwechsel, aber das kann schon auch mal sein. Ja. Ich habe meistens, also ich habe 2, 3 feste Partner, mit denen ich regelmäßig auch gehe, die dann eben auch an so einem Abend einfach nur dabei sind und aufpassen, dass die anderen einen Gummi drüber haben, dass es mir in der Zeit gut geht. Verstehe. Aber du hast nicht eine feste Affäre auch noch nebenher laufen? Feste Affäre, mit denen ich mich so... Im Sinne von verliebt sein und... Nee, das nicht. Das nicht. Sondern so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Wie sieht denn der Sex zwischen dir und deinem Mann aus? Welchen Sex? Ah, okay, verstehe. Wir haben schon seit Jahren keinen Sex mehr. Hier frage ich mich die ganze Zeit, Susanne, warum macht eine Frau sowas, ein Mensch sowas? Weil ich auch mal eine Selbstbestätigung brauche. Ja. Okay. Wenn ich von meinem Mann, wenn er nach Hause kommt, es passt ihm irgendwas nicht und dann nur unterbuttert wird und runtergedrückt und egal was ich sage, es wird nicht akzeptiert, es wird nicht... Okay, ich bin auf deiner Seite. Es kommt nur ein, nerv mich nicht, dann brauchst du ab und zu mal auch jemanden, der sagt, du siehst toll aus, du bist eine tolle Frau. Verstanden, ich bin auf deiner Seite. Aber ich bin nicht auf deiner Seite in der Tatsache, dass du so ein Doppelleben führst. Warum löst du deine Ehe nicht auf? Ihr sagt nicht wegen der Kinder. Also es war lang wegen den Kindern. Inzwischen ist dann doch irgendwo die Angst vor dem Schritt, mich mit den Kindern wieder selbstständig zu machen. Was heißt denn selbstständig? Du bist doch jetzt quasi auch... was meinst du mit selbstständig? Also dass ich... Ich bin damals zu meinem Mann gezogen. Ich habe mich aber hier irgendwie nie einen Anschluss gefunden. Mhm. Aber was würde an dem Leben schlechter sein, wenn du alleine lebst, als mit diesem Mann zusammen? Was wäre dann schlechter? Würde ich massive Probleme auch mit meinen Eltern kriegen. Du bist eine 41-jährige Frau. Was haben die Eltern? Ja. Weil sie kriegen zwar ab und zu mal mit, dass es Probleme mit meinem Mann gibt, aber an diesen Problemen geben sie mir immer die Schuld. Gut, dann ist das deren Problem. Du bist der Herr deines Lebens, die Frau deines Lebens. Ja, das eigentlich schon. Da kannst das du noch nicht. Sollte Angst, man eigentlich so denken? Finde ich schon, ja. Und dann würde ich mir auch verbieten, dass meine Eltern mir da reine Reden oder mir deine Schuld zuweisen. Wenn du dich unwohl in der Ehe fühlst und wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, ist da ja gar keine Verbindung mehr. Ich traue mich gar nicht zu fragen, was du für deinen Mann noch empfindest. Aber ich tue es doch. trotzdem, was empfindest du? Nix. So, das habe ich die ganze Zeit gedacht. Wenn man nichts mehr für seinen Mann empfindet, muss man gehen. Du lebst ja in einem schrecklichen Lügengewurstel. Das tut dir nicht gut. Ist unfair deinem Mann gegenüber. Nun kannst du sagen, der ist mir gegenüber auch unfair. Aber es geht jetzt erstmal auch um dich, Susanne, dass du ein ehrliches Leben führst. Ja, wie gesagt, aber durch das, dass ich dann mit meinen Kindern aber mindestens 100 Kilometer wegziehen wollte, also definitiv würde ich nicht hier bleiben, wo ich jetzt gerade wohne. Nicht in dem Ort. Nicht in dem Ort und auch nicht hier in dem Umfeld, auch nicht die nächsten 5 oder 10 Kilometer, sondern definitiv ganz woanders hin. Mhm. Und ich würde definitiv auch meine Kinder mitnehmen wollen. Und das ist ein Problem? Die ich aus ihrem doch etwas gewohnten Umfeld, Freundeskreis, Vereinsleben rausreißen würde. Okay, das ist nicht schön. Warum musst du denn unbedingt da wegziehen aus dem Umfeld? Wie gesagt, ich habe mich hier nie wohlgefühlt. Ich bin hier nie angekommen. Das ist jetzt die Frage, wo man da einen Kompromiss macht. Ob man der Kinder wegen, solange die Kinder noch im Gröbsten stecken, dann doch da bleibt. Aber das ist alles lösbar. Darüber kann man, das kann man ja handeln. Die Grundfrage ist, wie verhältst du dich deinem Mann gegenüber? Wie lange soll das denn deiner Auffassung noch weiter so laufen? Also ich wollte mal mindestens warten, jetzt noch 2 Jahre ungefähr, habe ich mir mal so als Ziel gesteckt. Da wechselt die Kleine die Schule. Mhm. Die Große hat ihren Schulabschluss, wenn alles gut läuft. Mhm. Und dann möchte ich spätestens auch hier weg. Was glaubst du, was dein Mann sagen würde, wenn er das alles wüsste? Er weiß, dass ich ihm mal fremdgegangen bin. Über längere Zeit. Da waren Gefühle im Spiel zu diesem anderen Mann. Mhm. Okay, das ist lange her. 9 Jahre. 9 Jahre. Wenn der aber von dem Ausmaß erfahren würde, was du jetzt machst, was wäre dann? Würde er mich sofort rausschmeißen. Zu Recht, ne? Ja. Ja, schon, finde ich schon. Ja, klar, zum einen zum Recht, aber es ist halt auch noch dieses andere. Eigentlich hätte ich ihn noch vor der Hochzeit verlassen sollen müssen. Ja, das verstehe ich ja, dass ihr offensichtlich nicht zusammenpasst und dass es da keine Harmonie gibt. Deswegen ist ja mein Anliegen, bei solchen Situationen zu sagen, sich anständig trennen, so schnell wie möglich. Denn auch für dein Selbstverständnis kommst du dir ja wahrscheinlich auch ein bisschen komisch vor, wie du lebst. Schön stelle ich mir das nicht vor, wie du lebst. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Swingerclub besuche, wo es mir gut geht, wo ich einen tollen Abend hatte und dann wieder nach Hause fahren muss, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt komme ich da wieder hin, morgen früh ist wieder das Theater. Genau, das meine ich. Susanne, du musst es natürlich für dich und deine Kinder regeln. Du hast dir die 2 Jahre da ist vorgenommen. Vielleicht wäre das für die Kinder auch gut. Aber vielleicht könntest du ja auch die 2 Jahre noch in dem Umfeld bleiben und dann gänzlich wegziehen. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Ich finde, dass du raus musst aus der Ehe. Du musst da raus. Ja. Also musst du jetzt sehen, wie du es am geschicktesten und am besten machst, aber mach es so schnell wie möglich. Ich finde, das ist richtig. Ich finde, das wäre das Richtige. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Nee. Wünsche dir alles Gute dafür. Danke. Auf Wiederhören, Susanne. Tschüss. Wiederhören. Ciao. Tschüss. Wir haben 1.28 Uhr und hier ist das Thema Morgen. Morgen beschäftigen wir uns mit der wahrscheinlich größten Frage, die die Menschen so beschäftigt, überhaupt uns beschäftigt oder die Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt. Nämlich die Frage der Sinn, nach dem Sinn des Lebens. Ich möchte euch fragen, was ist der Sinn eures Lebens? Habt ihr dafür eine klare Antwort? Sagt ihr vielleicht, der Sinn des Lebens ist Gutes zu tun, der Sinn des Lebens ist Kinder aufzuziehen, der Sinn des Lebens ist nach meinem Glauben zu leben? Oder vielleicht ist euer Sinn des Lebens, Karriere zu machen, Erfolg zu haben? Oder gehört ihr zu der Fraktion von Menschen, die sagen, ich will einfach Spaß haben, ich will Spaß am Leben haben und weiter muss man darüber nicht diskutieren? Oder zählt ihr zu denen, die sagen, die das relativ düster sehen oder kühl sehen, ich sehe keinen Sinn in diesem Leben, ich lebe, weil ich nun mal hier bin, aber letztendlich ist das alles sinnlos. Was glaubt ihr, ist der Sinn eures Lebens und was ist der Sinn des Lebens überhaupt? Warum sind Menschen auf der Welt? Warum existiert die Welt? Warum existiert das Universum? Ich bin sehr gespannt auf die Gespräche mit euch morgen und ihr könnt euch wie immer schon anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder dann auch während der Sendung. Der Sinn des Lebens, unser Thema morgen bei Domian. Heute ist die Sendung frei und offen für alle eure Themen. Und hier ist die Monika. Monika ist 56. Guten Morgen, Monika. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich gucke deine Sendung schon sehr lange und habe das erste Mal probiert anzurufen. Es ist eigentlich ein schönes Thema, nämlich die EM. Und auf der anderen Seite für mich ein, ja, eigentlich ein trauriger Anlass. Und zwar geht es eigentlich um das leidige Thema Nationalhymne. Mhm. Und ich gucke, bin kein Fußballexperte, aber Spiele, die mich interessieren, gucke ich halt schon. Und war eigentlich immer traurig, wenn unsere Nationalmannschaft die Nationalhymne singen sollte und habe jetzt in dem Zusammenhang, du wirst es im Internet mitgekriegt haben, es hat ja so ein ziemlicher Shitstorm stattgefunden gegen den Mesut Özil und ich war wirklich traurig und ich habe versucht, das Ganze mal so ein bisschen zu recherchieren, welchen Werdegang er hatte, wo er herkommt und. Also seine Großeltern sind von der Schwarzmeerküste nach Deutschland gekommen und sein Vater als Zweijähriger hier aufgewachsen und der hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Mhm. Und damals, als der Mesut Özil jung war, gab es 2009 noch nicht die doppelte Staatsbürgerschaft. Mhm. Und er hat dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ja. Und ich lasse jetzt mal das Thema Geld, was die Fußballspieler verdienen, komplett außen vor. Das hat nicht unbedingt immer was mit Geld zu, finde ich, nicht unbedingt was mit Geld zu tun. Ich fand es unwahrscheinlich traurig, dass der einfach nicht mitgesungen hat. Da steht ein junger Mensch, mhm, der hier in Deutschland in den Kindergarten gegangen ist, der hat seinen Realschulabschluss gemacht, der hat hier wirklich alle Möglichkeiten gehabt, hat alle Möglichkeiten geboten bekommen. Er muss seine Seele nicht verkaufen. Wenn das so ist, dann ist das so. Aber ich fand es für mich unheimlich traurig, dass jemand im Nationaltrikot da steht und nicht mitsingt. Wer hat denn überhaupt mitgesungen? Der Boateng, der ist ja noch nicht lange hier. Das ist nur mit der Einzige, den ich so richtig kenne und Müller und. Aber der Boateng hat wenigstens seine Lippen bewegt. Ne? Aber der Özil, der hat versteinert da gestanden. Okay, aber die anderen, was haben die anderen gemacht? Der einen hat die Lippen bewegt, sagst du, nun gibt's da noch viele Jungs da drin. Ja, die anderen haben schon leise mitgesungen. Die haben ja immer das Gefühl, dass sie nicht singen können und. Oder den Text nicht können. Mhm. Das kommt ja auch dazu. Und aber er hat wirklich wie versteinert da gestanden und ich fand das so traurig. Ich weiß es nicht. Weißt du, ob er sich, ich bin nicht informiert, weißt du, ob er sich dazu mal geäußert hat? Ja, er hat sich dazu geäußert. Er hat gesagt, das wusste ich also auch nicht, er hat lange Zeit in Spanien gelebt, ja, und er hat dann lange Zeit in Deutschland ist natürlich auch eine Identitätsfrage. Mhm. Was bin ich für eine Nation? Mhm. Wo gehöre ich hin? Der hat lange in Spanien gelebt, dann hat er lange in Spanien gelebt. Also er kommt durcheinander. Dann in Deutschland. Und von daher hat er natürlich ein Problem. Mhm. Hat er auch in Wikipedia, hat er natürlich auch gesagt, soll er sich als spanischer Deutsch-Türke oder als türkischer Spanisch-Deutscher, er weiß das selber nicht, wie er sich benennen soll, er spielt Fußball Fußball ist ohne Grenzen und sieht er das. Das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Fußball ist ohne Grenzen, aber wir haben ja nun Meisterschaften, Europameisterschaften, wo eben Nationen gegeneinander spielen. Ne? Ja, ist, eben. Ist das ja so. Und der steht macht, im deutschen Nationaltrikot da und... Was macht Poldi eigentlich? Bitte? Was macht Poldi? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin kein Fußballexperte. Ich gucke zu Weltmeisterschaften oder wenn ich der Meinung bin, es kommen schöne Spiele, dann gucke ich mir die an. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich Also... Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ja, ich auch. Darum habe ich mich ja informiert. Wenn die Jungs das nicht tun oder machen wollen, finde ich das zu respektieren. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich wiederum auch, wenn ich ein Land vertrete in einer Nationalmannschaft, dass ich dann eigentlich auch die Hymne mitsingen sollte. Ja. Finde ich schon. Wenn sie es nicht machen, wie gesagt, will ich das respektieren und muss man das respektieren. Er hat sie ja heute, nachdem dieser Shitstorm gewesen ist, er hat sie ja heute wieder nicht mitgesungen. Und dann hat er eine Haltung und die muss ich respektieren. Mhm. Und dann kann man ihn nicht mit Gewalt dazu zwingen. Dann ist es für mich auch in Ordnung. Mhm. Dann ist er eben so und dann ist das mein Ding. Aber es macht mich traurig, weil ich einfach denke, der hat hier alle Chancen gekriegt. Der ist in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule gegangen. Ganz verstanden. Das ist natürlich nach wie vor, obwohl sich das mittlerweile schon alles sehr entspannt hat, in Deutschland immer noch ein Problem mit der Nationalhymne wegen unserer Vergangenheit. Ja, natürlich. Und ich finde es auch ein großes Versäumnis, dass nach dem Krieg keine neue Nationalhymne eingeführt worden ist, sondern dass die alte geblieben ist. Ja. Man hätte nach dem Krieg die jetzt europäische Nationalhymne... Ja, fände ich toll. Fände ich wirklich toll. Wie gesagt, ich fühle mich oder an die Freude nehmen müssen. Und wenn ich irgendwo in irgendein Land komme, dann möchte ich da auch so respektiert werden. Ich versuche aber zumindest niemanden zu verletzen oder ich stehe zumindest auf, wenn die Nationalhymne gespielt wird. Also sagen wir so, wenn ich Nationalspieler wäre, wäre das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich die Nationalhymne singe. Als meine persönliche Meinung. Ja. Wenn es andere Jungs anders sehen, okay. Ja, dann ist es halt kann eh nichts machen. Das ist sowieso. Nein, das Schlimme an der ganzen Sache ist, kommt ja noch dazu, dass ein Berti Vogt im Internet oder in der Zeitung gesagt hat, Beckenbauer und Hoeneß und vielleicht noch einige andere mehr hätten die Nationalhymne auch nicht mitgesungen und ihm wäre es lieber, dass ein Nationalspieler ein Tor schießt, als dass er die Nationalhymne mitsingt. Ja. Wo ist denn bitte das Problem, ein Tor zu schießen und trotzdem vorher die Nationalhymne gesungen zu haben? Okay, somit will man sich wahrscheinlich auch zu Recht abgrenzen von rechter Seite, die das dann instrumentalisiert. Ja. Ja, aber das hat mir wirklich wehgetan, weil ich denke mir, da haben wir auch wirklich ein bisschen mehr Achtung verdient. Darf ich dich fragen, was du wählst? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe bisher die Grünen gewählt. Okay. Und bin mehr so Richtung SPD. Es gab übrigens einen absurden Vorschlag von irgendeiner grünen Jugend aus Rheinland-Pfalz oder ich weiß nicht woher. Nee, keine Ahnung. Nein, bin ich nicht. Nee, Moment, lass mich mal erzählen. Ich wollte gerade was erzählen. Es gab einen absurden Vorschlag von einer grünen Jugend von irgendwoher, dass man die deutschen Fähnchen während der EM doch tunlichst habe in der Schublade zu lassen. Also man soll nicht mit den Fähnchen gehen. Und das ist schon sehr absurd, finde ich. Was? Ja, das ist aber dann schnell weggekehrt worden, weil... Ja, bin ja voll daneben. Liebe Monika, danke für deinen Anruf. Ja, ich wünsche eine Sache noch, Domian. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Und ich wünsche, dass dir für deinen Umzug nach Berlin alles so gelingt, wie du dir das erhoffst. Ich weiß nur nicht, ob du weißt, wie die Berliner ticken. Ich weiß es sehr gut. Es wird eine ganz raue Zeit auf dich. Nein, ich bin sehr vertraut mit den Berlinern und Berlin. Ich kann alles besser. Ja. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, Dank, tschüss Monika. Ciao, tschüss. Und hier ist Johann. Johann ist 56. Guten Morgen, Johann. Guten Morgen. Hallo Johann, was ist dein Thema? Wie sollte ich dir sagen? Mein Thema ist Körperveränderung. Körper was? Körperveränderung. Körperveränderung? Ja, als ich circa 12 Jahre war, habe meine Brüste gewachsen. Bist du Holländer? Ja, so ähnlich. Ja, ich höre es am Dialekt, am Akzent. Ja. Mhm. Und also in 12 Jahren sind deine Brüste gewachsen? Ja, so wie ein Mädchen. Wie weit sind die denn gewachsen? Die braune Fläche, die Würze, oder wie die heißt, die waren schon ziemlich dick. Mhm. Und das andere, das rundum das Weiße, hat auch schon losgelassen. Sind die Brüste denn dann wieder geschrumpft, oder wie? Weiter. Ich war dann erschrocken, und ich wusste nicht, was ich machen sollte, und dann habe ich meiner Mutter das erzählt. Meine Mutter hat mir dann am anderen Tag da irgendwelche Flüssigkeit gegeben, musste ich 10 Tage einnehmen. Dann habe ich dann mal gefragt, dann sagt sie, das ist deswegen, weil die Brüste nicht weiter wachsen sollen. Wie alt warst du da? 12, 13 Jahre. Und die hat dir eine Flüssigkeit gegeben, damit die Brüste nicht mehr wachsen sollen? Ja. Wüsste ich immer gerne, was das für eine Flüssigkeit war. Das weiß ich auch nicht. Okay, hat es denn funktioniert? Die habe aufgehört zu wachsen, ja. Mhm. Aber das ist mein Fehler gerade, dass ich meiner Mutter das erzählt habe. Ich leide darunter. Mhm. Ich bin dann größer geworden, in dem Unterwäsche, Damenunterwäsche zum Beispiel. Ich fühle mich wohl, weil ich seit dem 18. Lebensjahr schon Damenunterwäsche tragen. Ach so, du trägst gerne Damenunterwäsche. Ja. Und jetzt muss ich mal fragen, wieso war das ein Fehler, dass du damals der Mutter gesagt hast, dass deine Brüste so ein bisschen wachsen? Warum war das ein Fehler? Weil ich das möchte, Brüste habe. Ich habe dann später... Verstehe nicht. Wieso war es ein Fehler, dass du... Ach so, deine Mutter hätte nicht dieses Getränk dir geben sollen. Ja, ach, jetzt verstehe ich. Du hättest am liebsten Brüste bekommen. Ja. Aber ich sag dir mal gleich, Johann, hundertprozentig hat es nicht an der Flüssigkeit gelegen, die deine Mutter dir gegeben hat. Ich bin sicher, dass das irgendwas war, ein Placebo-Effekt. Diese Flüssigkeit wird es nicht unterbunden haben, dass du keine Brüste bekommst. Glaube ich nicht. Brüste bekommst. Naja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass es dann hat aufgehört. So, jetzt trägst du gerne, du bist jetzt 56. Seit deinem 18. Lebensjahr trägst du gerne Damenunterwäsche. Ja. Bis heute. Bis heute. Aber nur Unterwäsche. Ich denke immer so, wenn ich als Frau zum Beispiel rausgehe, dann mache ich mich lächerlich. Aber wenn die Brüste zum Beispiel, wenn ich mir wieder Brüste wachsen, so wie von klein, dann kann ich mich auch als Frau anziehen. Aber bisher ziehst du dich nicht komplett als Frau an und gehst damit raus? Nee. Nein, das nicht. Bist du eigentlich verheiratet? Ja. Weiß deine Frau, dass du Damenunterwäsche trägst? Die kennt mich nicht anders. Die kennt dich nicht anders. Wie findet deine Frau das? Ja, von Anfang war sie ziemlich erschrocken, aber nachher hat sie selber mir hilft, die zu kaufen. Achso, kauft ihr beiden Mädels zusammen Damenunterwäsche? Ja. Habt ihr gute Sexualität gehabt und habt ihr gute Sexualität? Gehabt habe gute, ja, aber ich bin schon seit 34 Jahren, bin ich schon mit der Prostata krank, ich in der Sexualität, geht runter. Also du hast keine Erektion? Im Moment nicht. Wie, du hast seit deinem 34. Lebensjahr schon mit der Prostata Probleme? Ja. Das heißt, du kannst auch nicht onanieren? Im Moment nicht. Ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe, das ist bestimmt schon Monate zurück. Okay, also ich dachte, es wäre es noch viele, viele Jahre. Seit vielen Jahren ging es schon. Sex habe ich zum Beispiel schon, würde ich sagen, 10 Jahre schon nicht mehr. Mhm. Aber onanieren seit ein paar Monaten. Ja. Vielleicht liegt es gar nicht an der Prostata, sondern ist das so eine seelische Geschichte? Auch möglich. Auch möglich. So, jetzt nochmal zurückzukommen auf die Brüste. Habe ich das richtig verstanden, dass du auch heute noch Brüste haben möchtest? Ja. Ach. aber die sollen dann wachsen, nicht dass ich da eine Operation machen muss. Das möchte ich nicht. Also du möchtest nicht, dass es operiert wird? Nee. Und dass dir ein künstlicher Busen gebaut wird, sozusagen? Ja. Hast du denn, das ist ja nun eine interessante und komplizierte Sache bei dir, glaubst du, dass du transsexuell bist? Ich weiß nicht, wie das wird genannt, keine Ahnung. Ist mir auch egal, aber... Wärst du denn lieber, also wenn du jetzt zaubern könntest, wärst du lieber eine Frau? Ja. Ah ja. Eigentlich dein ganzes Leben lang schon? Ja. Aber von der Veranlagung, wie du jetzt veranlagt bist, bist du heterosexuell und stehst auf Frauen? Ja, ich gucke sie gern an und wünsche mir zum Beispiel, ja, ich würde gern diese Brüste haben, wenn er die hat, wenn die eine normale hat. Hattest du schon mal Sex mit einem Mann? Nee. Würdest du das gerne mal? Ich weiß nicht, ich habe schon mal einen Penis angefasst, aber ich weiß nicht, ich verlange habe ich danach nicht. Mhm. So, jetzt geht es dir darum, dass du deinen Körper etwas verändern möchtest. Ja. Hast du mit einem Arzt da mal drüber gesprochen? Ja, ich habe mit dem Herrn Niering aus Euskirchen erst der. Ja, du musst die Namen jetzt nicht nennen, die tun nichts zur Sache. Also, Urolog ist das. Okay, Was hat der Arzt gesagt? Ich habe meinen Hausarzt, weiß das auch, die finden es auch nicht schlecht, dann sagen sie, würden mir auch helfen dabei, aber ich muss erst mit dem Psychiater sprechen. Bevor man dir Hormone geben würde? Ja. Jetzt muss ich mal fragen, das weiß ich gar nicht, du bist 56 Jahre alt, wenn du jetzt diese Hormonbehandlung bekämst, funktioniert das in dem Alter noch? Würde das noch funktionieren? Ich weiß nicht. Wussten die Ärzte das auch nicht richtig? Die Urologe-Ärzte, die hat mir gesagt, er wird mir dabei helfen, aber ich muss erst mit dem Psychiater sprechen. Ja, das ist in der Tat so. So ist das geregelt in diesem Fall, dass du erst mit einem Psychiater sprechen musst. Ich glaube, das ist die ganz normale Reihenfolge, bevor du dann in eine Hormonbehandlung gehen kannst. Willst du das nicht? Doch, ich bin einverstanden damit. Dann, wenn der Wunsch so stark ist und du dir dein ganzes Leben lang darüber Gedanken machst, dann würde ich dir wirklich raten, zu einem Psychiater zu gehen. Ich habe auch versucht, etliche auszusuchen. Mhm. Aber sobald ich sage, ich möchte Brüste haben, dann sage diese Frau, damit mehr haben wir nichts zu tun. Hast du schon persönlich mit denen gesprochen? Ja. Oder am Telefon nur? Ich habe auch persönlich gesprochen, aber auch telefonisch gesprochen, verschiedenst. Das heißt, du hattest schon mal einen Termin bei einem Psychiater? Ja. Und dann hat er gesagt, damit möchte ich nichts zu tun haben? Ja. Der eine hat nur gesagt, dann such dir doch eine Klinik auf und lass die da Kissen reinschieben. Ja, das ist ja nun eine despektierliche Äußerung. Das ist ja ungehörig, ja. So. Na, pass mal auf, Johann, es gibt natürlich in ganz Deutschland auch spezialisierte Psychiater, gerade für den Bereich der Transsexualität, Transidentität. Da werden wir uns mal gleich schlau machen, dass wir dir da jemanden an die Hand geben, der spezialisiert ist für diese Thematik. Das kann ich dir anbieten und hoffe, dass wir da was Gutes haben im Hintergrund. Okay. Aber vorab dann zudem noch eine Frage. Wenn du das machen lassen würdest, würde sich dein ganzer Körper ja verändern. Du würdest ja einen feminineren Körper bekommen. Was würde deine Frau dazu sagen? Im Moment lebe ich alleine. Ach so. Dann ist mir auch egal. Ich habe ja doch keinen Sex mit ihr mehr. Ach so, ihr lebt quasi schon getrennt voneinander? Kann man so sagen, ja. Und das heißt, du möchtest jetzt deinen eigenen Weg gehen? Ich muss mal an mich selber denken. Das verstehe ich gut. Habt ihr Kinder? 3. Die sind älter schon? Ja, die jüngste ist meine Tochter, die ist schon 27. Ah ja. Wissen deine Kinder von den Wünschen des Papas? Nee, nein. Wissen nicht. Wirst erstmal wollte es eigentlich nicht so durch den Fernseher. Ich wollte es erstmal geheim alles machen, aber ich habe es gesehen, dass es anders nicht geht. Deswegen bin ich schon mit alles einverstanden. Ich nehme das ja ernst, was du alles sagst, Johann. Ich ahne, dass da ein ganz großer Druck bei dir ist, dass du dein ganzes Leben lang dich mit dieser Frage eigentlich beschäftigt hast. Und mit das stimmt. Ja, mit dieser Sehnsucht. Deswegen finde ich, dass man dich ordentlich und respektvoll behandeln soll, auch von Seiten eines Arztes. Und wir sind jetzt, wie gesagt, gerne behilflich, einen adäquaten Arzt zu finden. Und wenn du dann gute Gespräche geführt hast mit dem Arzt, dann kannst du ja auch mal, je nachdem, wie die Stimmung ist, auch deine Kinder vielleicht einweihen. Ich habe zum Beispiel mit meiner Tochter, das ist die Jüngste, mit dir habe ich eigentlich keine Geheimnisse nicht. Ja, genau. Ich habe ab und zu mal so ein Gespräch gehabt, aber dass ich habe gesagt, ja, ich möchte meinen Körper ändern, das habe ich noch nicht gesagt, aber... Kann ja dann noch kommen. Kann kommen. Ja. Lieber Johann, so, jetzt bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich zurück und wird dich mit den entsprechenden Informationen versorgen. Danke. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir jetzt für das neue Leben, was dir bevorsteht. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Der Johann. Morgen heißt unser Thema der Sinn des Lebens. Wahrscheinlich würde Johann jetzt darauf antworten, der Sinn seines Lebens ist, dass er endlich so leben kann, wie er sich fühlt, was er jahrzehntelang nicht konnte. Was ist der Sinn eures Lebens? Was glaubt ihr, ist der Sinn des Lebens überhaupt auf der Welt, auf der Erde, im Universum? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, da sind die Leitungen geschaltet. Was ist der Sinn eures Lebens? Hier ist Meltem 26. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, eine Frau. Hallo. Ja. Liebe Meltem, freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so schnell klappt. Cool. Sieh mal. Um was geht's denn bei dir? Ich habe gerade zugehört bei dem Anruf von Monika, war das, glaube ich. Ja. Die Dame davor. Und zwar fand ich da die Aussage darüber, dass sie so traurig wäre, dass der Mesut Özil die Hymne nicht mitgesungen hat, hat mich so ein bisschen erstaunt, verblüfft. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich fand das so einfach auch, wie soll ich das am besten sagen, unnötig. Also so. Unnötig. Ja, unnötig, dass so, also, ja, für mich ist es unnötig, dass ein Mensch sich darüber aufregen kann, wenn jemand eine Hymne nicht mitsingt, wobei er sich, also ich hab nicht mit. Ich muss mal fragen, wegen deines Namens, bist du auch türkischstämmig? Ja, ich bin Türkin. Du bist Türkin. Genau. Ja. Wie ist das denn bei der türkischen Nationalmannschaft? Singen die Jungs da alle mit? Ich glaube schon. Mhm. Ja. Wie wäre das in der Türkei, wenn die Jungs kaum singen würden bei der Nationalhymne, sondern einfach nur da so stehen würden? Wie würden die türkischen Menschen das auffassen? Ich weiß nicht, ich kann nicht für alle Türken sprechen, aber ich würde, ich würde jetzt fast behaupten, dass da nicht so ein riesen Shitstorm geben würde, wie jetzt über Mesut Özil bei Facebook und sonst irgendwelchen Seiten. Mhm. Also ich fand das... Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass da richtig was los wäre. Da wäre richtig was los, wie immer bei den Türken? Oder Nein. Ich glaube schon, dass von der Mentalität her da schon große Kritik geübt würde. Ich finde, so ein Riesenunterschied zwischen unserer Mentalität und der deutschen ist eigentlich gar nicht, weil die Deutschen ringen sich auch so gerne über alles auf. Mhm. Und Du ist ja die Argumentation, das ist jetzt auch fast egal, ob das eine deutsche Nationalmannschaft ist oder eine türkische oder eine französische, dass das Publikum oder ein Teil des Publikums, so wie Monika, erwartet, dass die Repräsentanten, die dieses Land nun mal repräsentieren im Fußball, dann auch für die paar Minuten sich zu dem Land bekennen und auch die Nationalhymne singen. Das ist ja die Argumentation. Das hat ja mit Deutschland jetzt gar nichts primär zu tun. Wie findest du diese Argumentation? Ich finde es nicht falsch, so gesehen, aber ich finde auch, ich fand ihre Art, also wie sie das so gesagt hat, dass sie das so traurig macht, das fand ich, die Aussage war so, wieso, dass sie sich so darüber informiert hat, so stark, jetzt wisse sie ja, wer er ist, ne? Also er weiß, sie weiß dann jetzt schon alles über den, der ist ja hier geboren und alles, ne? Der ist hier auch in den Kindergarten gegangen und das ist ja so, ich meine, ist doch egal, wer er ist. Vielleicht gibt es irgendeinen Grund, wird es gegeben haben. Ich hab leider nicht mitbekommen, was sie gesagt hat, weil ich dann schon hier bei euch angerufen hatte. Mhm. Aber ich meine... Ja, er hat so begründet, dass er so multikulturell unterwegs ist, auch so multinational, dass er gar nicht mehr weiß, ist er nur Spanier, ist er Deutscher, ist er Türke und deshalb das nicht mitsingt. Ich finde an dieser Diskussion auch, ich finde sie eigentlich auch überflüssig. Man kann das so sagen, aber man sollte sich da nicht so empören zumindest. Ja, ist es nicht wichtiger, dass der ein Tor schießt? Absolut, ja klar, natürlich. Ja, so, klar. Ja. Also ist doch toll, so dass wir so viele verschiedene Nationen haben in der Mannschaft. Ich finde, wenn es zu einem Duell kommen sollte zwischen Deutschland und der Türkei, zu wem wirst du halten? Also ich bin ja sowieso nicht so voll der Mega-Fan, aber ich habe schon vorher gesagt, solange die Türkei drin ist, bin ich für die Türkei. Mhm. Und wenn es tatsächlich zum Duell kommen sollte, dann finde ich es, ich finde das toll, dass ich bei einem Autokorso so bei den Türken mitfahren kann, sowohl auch bei den Deutschen. Also ich finde, ich halte auch gerne die deutsche Flagge hoch. Also da Hauptsache feiern, das ist eine gute Einstellung. Ja, also ich bin Türkin, aber ich bin auch Deutsche. Also das ist schwierig. Ich grenze mich nicht ab. Also ich kann nicht sagen, so oder so. Ich meine, ich bin hier in dem Land geboren. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht, meine Schule. Also ich gehöre auch dazu. Eltim, das fand ich jetzt einen sehr schönen Satz. Ich feiere gerne mit denen und ich feiere gerne mit denen. Genau. Das finde ich sehr gut. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Sichtweise dieser Angelegenheit. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. Und hier ist Andrea. Andrea ist 54. Guten Morgen, Andrea. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andrea. Ich bin hier leider nur ganz kurz dran. Ja. Es geht darum, ich lebe seit einigen Jahren in einem Pflegeheim. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil ich habe meinen Fuß ganz schwer gebrochen, einen Trümmerbruch. Und der wurde dann viermal operiert im Krankenhaus. Mhm. Deshalb war ich immer schon im Krankenhaus, bestimmt 4 Monate. Dann bin ich in dieses Heim gekommen, weil ich keine Angehörigen habe. Ich habe nur eine Tochter, die wohnt in Berlin. Die kann mir natürlich nicht helfen. Mhm. Und das Problem liegt auch einfach daran, dass ich nicht alleine auf die Toilette gehen kann, weil mein Fuß nicht hält. Und dann sind mir danach noch beide Oberschenkelhüften gebrochen. Ach. Und zwar ist das hier im Badezimmer passiert und eine Türkin, leider auch eine Türkin, die hat mich fallen lassen. Na ja, gut, das hat nichts mit Türken zu tun. Nein, überhaupt nicht. Damit auch meinen. Mhm. Ich habe dann immer gerufen, Aileen, bitte lass mich nicht fallen, bitte nicht. Ich muss dich fallen lassen. Ich kann nicht mehr halten. Dann fiel ich halt hin, da war ich wieder 2 Wochen im Krankenhaus und da haben sie sich dann entschieden, mich in dieses Heim zu stecken. Und dieses Heim, das ist so furchtbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben schon Nächte jetzt gehabt, wo die ganzen Kranken und auch die dementen Leute alle in ihrem eigenen Kot und ihrem Urin liegen. Mhm. Und zwar alles nass, nicht getrocknet oder so, sondern alles nass, dass tageweise demente Menschen überhaupt nicht eine Windel anbekommen. Übrigens auch ich nicht, obwohl ich nicht dement bin, weil ich muss ja, wie gesagt, immer auf Toilette kommen. Mhm, ja. Mhm. Und das geht dann im großen Geschäft, wenn man schlecht muss, da kann man schwer auf Toilette kommen. Was glaubst du, woran das liegt, dass da solche Missstände herrschen? Das liegt an unserem Dienststellenbedarfsleiter. Mhm. Der bestellt den Bedarf immer für den ganzen Monat. Aber er sieht nicht, dass wie viele Menschen hier eben kein Material mehr zu haben. Und neulich hat wieder eine gekündigt, hat gesagt, also hier kann ich nicht bleiben, hat sie nach dem ersten Tag schon gesagt, sie haben hier gar kein Material. Mhm. Material heißt im Altersheim Windeln eigentlich. Ist das denn jetzt so geplant, dass du für immer da bleiben sollst? Also geplant ist mal noch gar nichts. Ich hoffe, dass ich irgendwann aus diesem Heim rauskomme. Aber es gibt sich wenig Möglichkeiten, aus diesem Heim herauszukommen, weil man wenn man vorher kündigen muss, was es in keinem anderen gibt, in keinem anderen Heim gibt es, dass man vorher kündigen muss. Du bist in großer Bedrängnis, in großer Not. Ja, hast große Angst. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor, Andrea. Das tut mir leid, dass wir jetzt nur so ein bisschen Zeit haben. Wir tragen dir nicht Rechnung und deinem Fall. Ich biete dir an, morgen haben wir ein festes Thema, dass wir übermorgen nochmal miteinander etwas ausführlicher reden. Das ist ja toll, ja. Ja, dann wird meine Regie dich nochmal anrufen und dann greifen wir das Gespräch nochmal auf und das fände ich besser. Okay, das wäre besser. So ja. Machen wir es, dann sagen wir bis übermorgen. Okay, bis übermorgen, Domian. Tschüss, Andrea, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Martin Dannhauser. Morgen heißt unser Thema der Sinn des Lebens. Was ist eurer Auffassung nach der Sinn eures Lebens und was ist der Sinn des Lebens überhaupt? Kann man darüber eine Aussage machen? Oder ist es sogar ganz eindeutig für euch? Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Um 1 Uhr sind wir dann hoffentlich pünktlich da. Gute Nacht und bis morgen. Bye bye. Tschüss.